Hier, halt mal, sage ich zu Vito und strecke ihm den Karton entgegen. Natürlich weiß er, was darin ist. Der zu Staub zerfallene Tabak, die Murmeln, die Kiefernzapfen, all die zerkrümelten Jahre. Es ist lächerlich, wütend auf Vito zu sein. Er nimmt den Karton, verzieht den Mund, als wollte er etwas sagen, tut es aber nicht. Er verschwindet im Innern der Werkstatt. Und ich habe den Faden verloren. Die Idee, was ich hier will, mit den Souvenirs aus Kindertagen, die jetzt Vito genommen hat. Wenn es das war, was ich wollte, fühlt es sich falsch an. Ich denke an die zerschlissene Hose der Kleinen und gehe Vito nach. »Gib mir den Karton wieder«, rufe ich. Er hat ihn schon auf den Tisch gestellt, neben zwei Gläser mit Resten von eingetrocknetem Schaum am Rand. Direkt bei den Dingen, die meine sind, liegt eines von den Lanzerheften in Frakturschrift. Hitze steigt mir ins Gesicht und in die Fingerspitzen. »Warum liest du diesen Scheiß?«, frage ich. »Hat mir jemand in den Briefkasten geworfen?« Vito würdigt mich keines Blickes. »Du hast es dir doch gekauft an dem Kiosk, wo die Aikis stehen, die mit Glatze und die ohne.« Vito dreht sich nicht um. Ehe ich mich versehe, mache ich einen Satz auf Vito zu. Ich bleibe am Tisch hängen. Ein Glas rollt zu Boden und springt davon, ohne kaputt zu gehen. Zum ersten Mal bemerke ich, dass Vito irgendwie ganz erscheint. Mit einem Ruck dreht er sich um und scheint in die Höhe zu wachsen vor mir. Mein Atem geht flach und stoßweise. Warum muss er nur größer sein als ich? Warum muss ich den Blick heben, um ihn anzuschauen? Seine Locken stehen ab wie elektrisiert. Ich höre das Fett prasseln in der Pfanne. Es riecht nach Ei. Es riecht widerlich nach Ei. Nach Vergangenheit und DDR. Ich setze einen Schlag an, aber Vito bekommt meinen Arm zu fassen und wirft mich herum. Ein scharfer Schmerz, der mir den verdrehten Arm heraufschießt. Ich stehe am Tisch und winde mich, und doch tut es gut, so verkeilt ineinander zu sein. Ich winkle das linke Bein an, stoße hart mit der Ferse zurück, im Wissen, Vitos gesundes Bein zu treffen. Er taumelt kurz. Ich werfe den Kopf zurück, streife mit meinem Hinterkopf sein Gesicht. Er will nicht aufschreien, presst den Atem durch die Zähne. Wir starren uns an. Hast du das gewollt? Dich mit einem Einbeinigen prügeln? Ich sehe, wie Vito den Oberkörper dreht, den Arm gebeugt, um Schwung zu holen. Ich weiß, jetzt schlägt er zu. Aber ich habe nicht die geringste Lust, aus dem Weg zu gehen. Mir ist, als würde mir das Gehirn an die Schädelwand geraten. Die Fliesen der Werkstatt drücken mir kalt an den Kopf. Schwarz. Der Tag, der Abend ist schwarz. Ich habe die Tür offen gelassen. Soll reinkommen, wer will. Auf der Bettseite neben mir liegen immer noch die Sachen, die Christina nicht mitgenommen hat. Es sind die schönen Kleider, die sommerlich eleganten. Nicht viel Stoff. Ich kann nur flach atmen. Etwas ist mit meinen Rippen. Wenn ich nicht ab und zu aufstehe und mich zwinge, tiefer zu atmen, wird mir schwindelig. Ich beuge mich über Christinas Kleider und bilde mir ein, dass sie immer noch nach ihr riechen, obwohl sie frisch gewaschen sind. Sie sind fast nichts. Und so fliegen sie hinaus in die Nacht, als hätten sie Flügel. Sacht gleiten sie in die Wiese. Eines bleibt im Kirschbaum hängen. Aber das Bett ist jetzt leer. Genauso wie die Schränke. Und genauso wie man leer sein muss, bevor man in den Schlaf findet. Ich stehe mit Vito auf dem Sims und zeige ihm das große, scharfe Felsohr um die Kante herum. »Schieb den Arm rechts hinaus«, sag ich, und sehe Vitos Hand einrasten in den Griff. Vito neigt den Kopf zu mir herüber und lächelt. Seine Lippen bewegen sich stumm, als würde er Danke sagen, obwohl ich, so sehr ich mich auch anstrenge, das Wort nicht hören kann. Dann schwingt sich Vito hinauf, eine elegante Silhouette, ein geschmeidiger Schatten gegen Kieferkronen, Wolken und Blau. Ich will nicht zu Jan hinunter. Einer, den die Frau verlassen hat, einer, der sich mit seinem besten Freund geprügelt hat. Was für eine Geschichte soll ich Jan darauf erzählen? Der Himmel wolkenlos. Es ist derselbe Himmel, unter dem ich gestern noch mit der Kleinen stand. Im Zenit die hohen Streifen weiß der Flugzeuge, die sanft verfließen. Unter diesem gläsernen Blau wird auch die Kleine stehen. Ich lasse Christinas Kleider auf der Wiese neben dem Sandkasten liegen. Ich weiß, dass die Batikfrau und die Schiebermütze sie über den Zaun erspähen werden. Sonst schreien sie sich nur an, aber dieses Mal werden sie die Köpfe zusammenstecken, um zu mutmaßen, was sie eigentlich längst wissen. Wie es die Jungen nicht in den Griff bekommen haben und das arme Kind alles ausbaden muss. Wie das eben ist heutzutage mit den Familien, wo alles durcheinander geht mit Mutter und Vater. Und überhaupt, was sollte das geben? Ein arbeitsloser Vater, der barfuß durchs Dorf streicht, den man immerzu in den Wäldern oder auf den Feldern treffen konnte, in Gedanken versunken oder schlafend im Schatten einer Hecke. Ich habe kaum Spuren im Gesicht zurückbehalten und kann auch wieder atmen. Wie die Kaulquappen hinüberwachsen, von einer Welt in die andere. Kiemen zu Lunge, Wasser zu Luft. Ich spähe hinab, ob ich einen Funken Leben erhasche. Aber dieser Teich ist schwarz-grün und teilnahmslos. Schluckt die Zeit. Schluckt die Gedanken. Ich setze mich auf die Bank vor dem Kindergarten. Spähe hinein. Sehe die Kinder schaukeln. Die Erzieherinnen rauchen, aber die Kleine finde ich nirgendwo. Die Erzieherinnen reden über mich, die Knie vor die Brust gezogen. Nicht schwer, das zu wissen. Das Rätsel ist, wo die Kleine abgeblieben ist. Hier hat sie geschaukelt, die Augen weit Richtung Himmel geöffnet, die dunklen Haare fliegend. Am Anfang hatte sie noch Probleme mit dem Rhythmus, streckte die Füße zu spät und zog sie zu früh an. Aber dann entdeckte sie, wie es ist, wenn innen und außen zusammenfallen, wenn der Körper leicht dem Impuls folgt und es keine andere Möglichkeit gibt, als im Scheitelpunkt die Beine nach vorn zu werfen, dass die Welt auf einen zurast, immer höher hinaus, dann ein kurzer Moment der Umkehr hoch oben und man fällt in die Welt zurück, aufgehoben darin, versunken. Ich gehe da, wo ich immer gehe. Bald schwanken die Kronen über mir. Ich trete Steine vor mir her, wirbele Sand auf. Ich frage mich, welcher Wochentag eigentlich ist, und mache mit mir aus, meine Uhr wieder zu suchen, obwohl es ja Kirchtürme gibt, schön verputzt und hell. In den Kirchen sitzt kaum jemand, aber in der Landschaft machen sie sich gut. Dass die Touristen ihr Geld abliefern in den Hotels, wo man nur Landschaft sieht und sonst nichts. Die Wände behängt mit Bildern von Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus und Ludwig Richter, wie um zu zeigen, dass es heute immer noch so aussieht. Die Felsnadeln, die Tafelberge, Waldsäume. Fast kann ich dem Echo meiner Schritte zwischen den Stämmen nachhören. Eine lange Fahne Staub weht vor mir her. Die Hitze ist mir ins Gesicht gestiegen. Meine Füße summen. Was habe ich getan hier? Nichts. Aber Christina, die biegt die Leute gerade, drückt ihre Hände in schlaffe Muskeln, biegt Gelenke und hört sich an, was los ist in der Stadt, die keine ist. Dass der Kaffee in der Eisdiele bitter ist, dass der eine Fleischer die Waage verstellt hat, dass der Fahrschullehrer weiß, wie der Hase läuft. Ich stampfe weiter durch den Wald, merke, dass ich unsere Felsenstadt durchquert habe und in Richtung Nazi-Camp unterwegs bin. Sollen sie kommen? Was können sie schon wollen von mir, einem unauffälligen Familienvater? Aber dann sehe ich meine dreckigen Zehen, fahre mir über den Bart. Selbst wenn ich keine bunten Haare habe, keine Sicherheitsnadeln in den T-Shirts trage, ist zu sehen, wo ich hingehöre. Das war es schon immer. Ich rieche hinaus in den Wald, aber heute weht mir nur Harz, Sonne und der Geruch von Farn entgegen. Vorsichtig halte ich auf den Überhang zu, immer gefasst, dass mir ein Hund entgegenspringt, direkt aus der dichten Stille zwischen den Blöcken heraus. Ich setze mich auf einen der geschälten Stämme, die zu einem Quadrat gelegt die Feuerstelle umfrieden. Das ganze Felsdach ist bis in Augenhöhe mit Ruß beschmiert, der Sandstein mit Klingen geritzt. Ich bin in einer Höhle von ganz früher. Es ziehen keine Herden von Wildtieren vorüber, es gibt keine Jäger mit Speeren oder Bogenschützen. Das hier ist das andere gestern. Hakenkreuze, SS-Zeichen, Panzer, Flugzeuge, die Bomben werfen auf winzige Gestalten, denen aus grotesk falsch gezeichneten Körpern das Blut spritzt. Die ersten Meter überwinde ich schnell. Die Platte kommt mir steiler vor, als ob mir die Angst von damals wieder in die Knochen kriecht. Ich taste hinauf in das überwölbte Band, bin erleichtert, dass meine Hände Halt haben, sich nicht länger an Buckel und Mulden schmiegen müssen. Ich richte mich auf und stehe wieder hier, auf dem Sims, dem kleinen Vorsprung, und ich weiß auch, wie es weitergeht, aber das muss ich vergessen. Ich gehe ein wenig in die Knie. In Hüfthöhe gibt es ein Loch, in das ich die linke Faust stecken kann. Den Daumen klemme ich zwischen die Finger und spanne den ganzen Arm an. So fülle ich das Loch fast aus. Aber wenn ich nachlasse, beginnen die Knöchel zu rutschen. Den rechten Arm strecke ich weit über den Felsbauch, taste hin und her. Ich finde eine senkrechte Rippe, die ich mit Daumen und Zeigefinger ähnlich einer Zange greifen kann. Ein feines Zittern steigt mir in den Körper. Das linke Knie beginnt zu stottern, die Hand im Loch schmerzt. So muss es sich angefühlt haben. Ich schiebe das Gewicht nach rechts, packe zu mit Daumen und Zeigefinger, dann setze ich den linken Fuß hoch in eine sandige Schale. Wie in Zeitlupe sehe ich meinen Fuß abrutschen. Es ist, als könnte ich ihm nachschauen. Ohne dass er noch Teil von mir ist, sinkt er an mir vorbei, rutscht und rutscht und steht plötzlich wieder. Hat auf den Sims zurückgefunden. Nein, ich bin nicht Vito. Ich lache und zittere zugleich. Muss sehen, dass es mich nicht aus der Wand schüttelt. Einige tastende Schritte genügen. Das Ohr ist immer noch dasselbe, scharf und einladend. Die nächsten Züge nicht der Rede wert. Der Himmel über mir riesig. Der Himmel, unter dem auch die Kleine geht. Christina und Vito. Ich bin nicht mehr das Kind von damals. Ich trage nicht das Einwegglas wie einen Lampion vor mir her. Aber rennen, das kann ich noch. Ich renne, wie nur einer mit zwei Beinen zu rennen vermag. Das T-Shirt habe ich weggeworfen. Wenn es bergab geht, rudere ich voran, um das Gleichgewicht zu halten. Bergauf mache ich mich klein, versuche zu tänzeln. Manchmal nehme ich zwei Stufen mit einem Schritt auf diesem Bergpfad zur Aussicht mit Restaurant. Dort, wo es die Brennnesselsuppe gibt, die Lauchküchlein und vielleicht auch Ei. Wie hat es gestunken gestern bei Vito, nach Ei und Kindheit und DDR? Mein Mund ist bitter. Diese Landschaft ist bitter. Ich weiß nicht, warum das Karus nicht gesehen hat oder Friedrich. Die Nebel haben sie wallen lassen, die Tannen dunkel, ein Sichelmond über fernen Nadeln. Aber bei mir taucht nur das Restaurant auf. In einem Stil renoviert, der an die Alpen erinnert oder auch an Kanada. Blockhüttenhaft, mit einer grün umfassten Durchreiche, durch die man die Köche hantieren sieht. Ich verstehe nicht, wo die Leute alle herkommen. Im Wald spärlich, aber hier stehen sie in Gruppen zusammen. Mit einem Glas Bier in der Hand oder einer Weinschorle halten sie den Horizont im Blick, reden und lachen. Und ich stehe mitten unter ihnen. Würde lachen mit ihnen, aber kann nicht. Hinter mir Kaffeehausgeklapper. In der Küche spielt ein Radio. Und wie ich vorn mit allen am Geländer stehe, bin ich nicht kenntlich als einer von hier, nicht zu unterscheiden von den Zugereisten, den Tagestouristen, den Wandermystikern. Aber von denen, die am Berg gegenüber das Felsdach beschmiert haben, sehe ich keinen. Und wenn ich jetzt einen zu fassen bekäme, würde ich ihm den Himmel vor den Kopf schlagen, den harten Pfahl blau. Und das auch, wenn es Vito wäre. Irgendwann bin ich im Dorf zurück. Die Hüfte schmerzt, jeden Kiesel spüre ich, jeden halb vertretenen Schritt. Die Haare kleben mir am Kopf, Schweiß rinnt mir das Rückgrat hinunter. Die Sonne streift träge durch die Vorgärten, hinter den Hecken sind die Leute zu ahnen. Geschirr klappert, der Dunst der Grills wälzt sich über den Rasen. Wo mein Haus steht, weiß ich nicht mehr. Ich spähe durch Liguster und Buchsbaum hindurch. Jemand ruft mir nach, aber ich bin schon weg. Mit einem Mal falle ich oder lasse mich fallen, ich weiß es nicht. Das Wasser schlägt träge über mir zusammen. Als ich wieder auftauche, rinnt mir die Entengrütze vom Körper, eine Art Gelee. Ich versuche erst gar nicht, sie aus den Haaren zu schütteln, werfe mich wieder in den Teich, grabe die Hände in den Schlamm und versuche zu fassen bekommen, was an den Rändern wächst, den verlotterten Ufern. Wie ein Rechen lasse ich die Finger durchs Kraut gleiten. Alles schwimmt um mich herum, Dreck, bittere Ranken, Entengrütze. Einige Leute tauchen auf. Alles verlottert hier, alles muss raus. Wenn's mal brennt, wie soll die Feuerwehr ans Wasser kommen? Seht ihr das nicht? Die Leute halten Abstand. Meine Stimme muss laut sein. Ich werfe mich ins Schilf, reiße und ziehe. Ich sehe einen Mann das Telefon aus der Tasche ziehen, ein kleiner Junge schmiegt sich ihm ans Bein. Ich gehe ja schon. Ich versuche, meine Stimme sanft klingen zu lassen. Ein Wassermann bin ich, ein gütiger Geist. Und jetzt erhebe ich mich aus den Fluten. Als ob ein Zauber von mir abfallen würde, stehe ich wieder auf dem Trockenen und bin ganz klar. Ein Streifen Wasserpest hängt mir wie eine Schärpe um den Leib. »Geh in dein Haus«, sagt der Mann mit dem Jungen am Bein. Als er die Stimme seines Vaters hört, birgt der Kleine das Gesicht an der Rückseite des Oberschenkels. »Und wenn du nicht willst, dann können wir dir auch auf die Sprünge helfen.« Eine Mauer, eine lächerliche Mauer. Mir ist, als würde sie mir folgen, aber als ich mich umdrehe, stehen alle noch am selben Fleck. Manche die Hände in die Hüften gestemmt, andere betreten, den Blick zu Boden gerichtet. Der Wortführer, einen Schritt vor allen anderen, das Telefon in der Faust, spuckt an seinem Sohn vorbei auf den Boden. Ich hebe das Gartentor an, dass die Angeln nicht quietschen. Im Bund meiner Jeans stecken Blätter, ein träger Seim von Algen und Dreck rinnt die Hosenbeine entlang. Ich ziehe die Hose aus und die Unterhose auch. Ein feines Zittern kriecht mir in den Körper, aber dieses Mal nur aus Kälte. Das sage ich mir und sehe Christinas Kleider, die immer noch im Gras liegen. Das eine, das im Kirschbaum hängt, lasse ich da, aber die anderen drei sammle ich auf. Ich rieche an ihnen, drücke sie an mich und gehe hinein ins Haus. Eine staubige Bahn Sonne mitten übers Bett hinweg. Ich richte mich auf. Es riecht nach Kaffee. Ich schaue zum Fenster, aber es ist geschlossen. Kein Luftzug von außen im Raum, aber der Geruch ist da. Ich springe auf, eile hinunter, eile meinem Leben entgegen. Ich rufe nach Christina und der Kleinen, kann ihren Körper fast spüren, wie er mir in die Arme fliegt. Vito sitzt seelenruhig am Tisch und liest Zeitung. Vor ihm zwei Teller, zwei Tassen, Brötchen, Butter, Pflaumenmus. Gleich neben meinem Teller hat er den Karton gestellt. Ich mache einen schnellen Schritt auf den Tisch zu, nehme den Karton und stelle ihn hinüber zur Spüle. »Jetzt werd mal nicht sentimental wegen des alten Zeugs«, sagt Vito. »Und zieh dir was an. Hast du so geschlafen?« In Vitos Stimme ist kein Hohn, nur Erstaunen. Ich schaue in mir hinab und sehe, wie dreckig ich bin. Und die Flecken, die kein Dreck sind, sind von unserer Prügelei. Wie Vito hereinkommen konnte, ist nicht schwer zu wissen. Aber warum er überhaupt da ist, verstehe ich nicht. Hat sich eingeschlichen ins Haus, als ob er wusste, dass Christina und die Kleine nicht da sind. Halbnackt stehe ich vor Vito. Aber ich kann mich nicht aufraffen, hinaufzugehen. Ich kann mir nicht vorstellen, den Kopf unter das Wasser zu stecken und mir etwas Frisches anzuziehen. Ich halte mich an der Spüle fest, die Knöchel weiß, mich fröstelt. »Hier, nimm mal einen Schluck«, sagt Vito und schiebt mir eine Tasse entgegen, die ich als meine eigene erkenne. »Warum weiß er alles hier?« »Nein, das tut er nicht. Ich stoße mich von der Spüle ab, wie das Kind, das sich angstvoll ins Becken stürzt und ein paar hastige Züge am Rand entlang macht. Vito schiebt mir mit dem Fuß den Stuhl entgegen. Jetzt sitzen wir uns gegenüber. So viel, dass wir zusammen abgesessen haben. Ich bin hier vorbeigekommen, wollte dir das Zeugs da wiederbringen. Diese Dinge jedenfalls«, fügt Vito hinzu. Nimmt einen Schluck und mustert mich. »Euer Auto nicht da, das Kleid im Kirschbaum? Da ist es leicht, auf Ideen zu kommen.« »Ideen, Ideen«, ich mache Vitos Echo. »Hast du geschaut, wie ich schlafe?« »Natürlich«, sagt Vito. »Aber es ist nicht so, dass ich dein Gesicht im Schlaf nicht kennen würde.« Erst jetzt fällt mir auf, dass Vito einen Schmiss unter dem linken Auge hat. Ein kleiner blutiger Strich mit einem dunklen Halo ringsherum. Ich kann mich nicht erinnern, ihn dort getroffen zu haben, aber so muss es wohl gewesen sein. Ich mache mir ein Brötchen, esse es eilig, dann noch eins und noch eins. Ich habe den Mund voll, kann nicht reden. Nein, das kann ich wirklich nicht. Vito mustert mich, aber es ist mir gleich. Hast du eigentlich mal was gegessen in den letzten Tagen? Ich weiß nicht, sage ich und halte inne. Ich spüre meine Zunge, meinen Mund gänzlich ausgefüllt mit Pflaumengeschmack. Entschuldige, sage ich zu Vito. Wofür? Erwidert er und schaut mich an. Wenn ich jetzt hochgehe und mir etwas anziehe, bist du dann noch da? Vito legt die Stirn in Falten. Dumme Frage, sage ich, dumme Frage. Das Wasser rinnt mir am Körper hinab. Der Dreck der vergangenen Zeit spült davon. Mir ist, als würden auch die blauen Flecken, die Risse und Narben heller werden und schmaler. Ich habe noch eine saubere Jeans gefunden. Vito stellt das Geschirr zusammen. »Du musst was mit den Bäumen machen«, sagt er, »sonst gehen sie dir ein.« Ich zeige Vito das Haus mit allen Dingen darin, öffne die Schränke, drücke ihm das Spielzeug der Kleinen in die Hand, die wenigen Tiere ihres Zoos. In das dritte, das rohe Zimmer, gehen wir auch und finden es seltsam frisch. Ich weiß nicht, ob Vito das Inventar meines Lebens hier interessiert, aber ich will es ihm zeigen. Wir gehen in den Garten. Es riecht, wie es nur hier riechen kann, als würden sich diese Dinge durchdringen, die Kiefern oben auf dem Riff, das Korn, die Betonpisten über Land, die verkrauteten Feldraine und der staubige alte Himmel. »Wenn du schon hierher wolltest, warum bist du dann nicht gleich in unser altes Dorf zurück?« Ich weiß nicht, ob Vito es ernst meint, ob er sich tatsächlich vorstellen kann, in unserem alten Dorf zu wohnen, bis ich begreife, dass es sich kaum etwas nimmt, hier in diesem Haus zu sitzen oder 2 Kilometer entfernt. Exakt dasselbe ist es. Und ich erschrecke darüber. Erschrecke, dass es mir erst jetzt auffällt. Nach den Wochen und Monaten. Nie bin ich in diese Richtung gegangen, habe mich immer gedrückt davor, die Straße abzuschreiten, auf der wir manchmal als Kinder mit den Fahrrädern unterwegs gewesen sind. Als ob es einen Unterschied machen würde, 2 Kilometer hier oder dort. Wir gehen jetzt los. Der Himmel ist hoch. Vito hat seine Prothese nicht angezogen, genauso wenig wie ich meine Schuhe. Der Einbeinige und der Barfüßige. Wenn es sein müsste, würde ich Vito wieder in eine Schubkarre setzen oder in den Anhänger eines Motorrads. Ich mache das Gartentor auf und bitte Vito hinaus. Es ist still im Dorf. Die jungen Eltern sind dorthin gefahren, wo es Arbeit gibt. Die Alten haben ihre Runde durch den Garten längst gemacht, haben das Verblühte mit sorgsamen Händen entfernt und mit der Gießkanne gegossen, obwohl sie auch den Schlauch hätten nehmen können. Ich schlage den Weg Richtung Kindergarten ein. Vito gleitet auf seinen Stützen neben mir her. Mühelos wirkt er. Und ich frage mich, wann er aufgestanden sein muss, um so zeitig in meiner Küche zu sitzen, und warum er auf diese Art gekommen ist, auf seinem einen Bein. Wir laufen am Feuerlöschteich vorbei. Die Entengrütze hat sich wieder geschlossen. Nichts erinnert mehr an mich und den Tag gestern. Ich spähe aus dem Augenwinkel zu Vito hinüber, versuche ein Zeichen zu erkennen, einen Funken Erinnerung an unsere Kaulquappen, auch wenn das nicht unser Teich ist. Dann stehen der Einbeinige und der Barfüßige vor dem Kindergarten. Was für ein Anblick. Zwei Männer, die sich bemühen, durch die Hecke zu spähen. Die schauen, wie die Kinder schaukeln oder lachend um die Wette laufen. Aber die Kleine ist nicht da. Vito hat verstanden. Nicht schwer, das zu wissen. Vielleicht hat Christina die Kleine ins Auto gesetzt und ist über Land davongefahren. Davor habe ich Angst. »Warum bist du hier?«, frage ich Vito. »Weil du mich damals besuchen gekommen bist, als ich auf Kur war, und dann sind wir quitt.« Vito lacht, aber gesagt hat er es trotzdem. Das war das erste Mal, dass ich weggelaufen bin, weil ich nicht ein noch aus wusste, wo Vito geblieben war. Einige lange Tage hatte ich sogar gedacht, er sei tot, bis Jerzy mir sagte, dass er zur Kur sei. Aber geglaubt habe ich es nicht. Ich dachte, Jerzy wolle mich trösten. Und dann bin ich losgegangen, aus dem Dorf hinausspaziert, auf derselben Straße, auf die wir jetzt einschwenken. Ich schlief draußen, fand durch Zufall Vito, sah ihn durch die Scheiben des Speisesaals der Klinik. Wir winkten uns zu. Ein kurzes Aufflackern von Anwesenheit, und ich hatte alles, was ich wollte. Dann ging ich auf demselben Weg heim, den ich gekommen war. Meine Eltern außer sich. Aber ich immer noch ohne Angst. Halb berauscht von dem Gefühl, dass Vito nicht tot war.